Nachfragen, Ergänzungen, was ihr möchtet. Ich werde versuchen, das selber ein bisschen zu moderieren, auch die Leute vorzuziehen, die noch nichts gesagt haben. Irgendwer schmeißt den ersten Stein. Dench. Ja, ich fand diesen Satz total motivierend, den du ganz zu Anfang zitiert hast. Kannst du da nochmal zurückklettern auf die Folie, wo die drei Zitate waren von... Meinst du die? Genau. Nee, Moment. Ich glaube, die Folie davor. Also das Zitat war etwa so, kriege ich es noch zusammen mit denen, also es geht um individuelles Glück, das ist wichtig. Mhm. Genau, die drei, deshalb waren keine Zitate, du hattest da so drei Parolen der verschiedenen. Genau, verschiedene politische Strömungen, Liberalismus, Faschismus, Utopie. Genau, und ich fand das auf jeden Fall sehr motivierend zu lesen, dass es schon um individuelles Glück gehen sollte, auch in linker Praxis, und dass auch dieses individuelle Glück durch Einwirkung auf die Gesellschaft entstehen kann, weil ich das sonst oft in linken Bewegungen oder in aktionistischen Zusammenhängen aus der Linken so kenne, dass es gar nicht mehr um individuelles Glück geht, sondern dass es vor allen Dingen um Selbstaufopferung, teilweise Selbstzerstörung geht, um irgendwie diese sehr stark bedrohte Krise irgendwie abzuwenden und um ganz Schlimmes zu verhindern. Und dass es da eher, wie gesagt, um Selbstaufopferung statt um individuelles Glück geht. Und ja, das fand ich total gut, dass es da auch also linke Gesellschaftskritik und individuelles Glück zusammengedacht wird. Darüber habe ich mich gefreut. Ja. Bisschen sieht man es wahrscheinlich auch bei dem Nika-Transparent. Ne? Also wenn man sich die Schriftgrößen anguckt, Nationalismus ist keine Alternative, ist natürlich schon deutlich größer als das bisschen piepsige, die befreite Gesellschaft schon, was da drunter kommt. Ja, ist wahrscheinlich sehr typisch, auch gerade für Linke, in schwierigen Zeiten, dass das, was man ablehnt, häufig präsenter ist als das, was man will. Ja, genau. Und also ich habe gerade auch den Eindruck, dass Leute jetzt diese Klimakrise auch eben als wirklich krasse Bedrohung für den Planeten eben hochhalten und da bereit sind, selber auf ihr individuelles Glück massiv zu verzichten, um politisch aktiv zu sein. Und genau, also dass da irgendwie den Eindruck, das geht selten gut. Oder das tut den Leuten eben nicht gut. Und es ist schön, das zusammenzudenken. Also gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass da das Einwirken auf die Gesellschaft ist ja auch ein Weg. Also das ist ja, bezeichnet ja auch, wie man eben gesellschaftliche Veränderungen anstoßen kann und dass das eben schon glückbringend sein kann. Ja? Ja, ich glaube auch. Wir können auch gerne aufeinander antworten. Ne? Also wir können aus der klaren Aufteilung natürlich jetzt auch raus. Ich finde auf der Folie, wo das Thema individuelles Glück verhandelt wurde, finde ich durchaus bemerkenswert, dass es zumindest als Zielstellung etwas ist, was Liberalismus und Utopie, ich würde es jetzt als, wie ich mir gerne, kommunistisch oder der Marx auch anarchistisch Utopie bezeichnen, aber beide haben zumindest die Fähigkeit, das individuelle Glück als Ziel auszugeben und nicht irgendwie das Bestehen und Wohlergehen eines Kollektivs, das bei faschistischen sozusagen ansetzen, im Zentrum steht. Und das vor dem Hintergrund ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sich da Allianzen auftun, ja, sondern dass man quasi dem Liberalismus seine Beschränktheit aufzeigen muss. Warum ist das Glück im Hauen und Stechen aller gegen alle nicht verwirklichbar? Aber dass eben da auch ein Fortschritt im Vergleich zu kollektiven Ansätzen zu verzeichnen ist, dass man eben das Individuum als Ziel oder das Glück des Individuums als Ziel an beiden Stellen erstmal ausgibt. Jetzt nur als Kommentar zum vorher gesagt. Sonst hätte ich noch eine Kritik zum zuletzt gesagt, und das ist ja auch was als Teil von Ideologie auch nicht nur angemerkt wurde. Dann lass mich nochmal eine Sekunde beim Liberalismus bleiben. Ja. Der entstand ja auch als Utopie. Also wenn man das ernst nimmt, Befreiungsstreben bürgerlicher weißer Männer, die nicht mehr von adligen weißen Männern unterdrückt werden wollten. Also in der Hinsicht ist es natürlich spätmittelalterlich, frühneuzeitlich eine Utopie gewesen, dass die Liberalen solche Sachen aufgestellt haben, die es schon bei Morus auch gibt. Wir hätten lieber eine gewählte Regierung als einen König. Womit sie natürlich als völlig verrückte Utopisten in der Ecke standen, als ob Menschen zusammenleben könnten, wenn es keinen König gäbe. Der Liberalismus verliert halt einen Großteil seines utopischen Gehalts durch eine Verwirklichung, die meisten Dinge halt nur so halb löst. So, den Leuten wird eine individuelle Autonomie versprochen und eine Selbstbestimmung, aber die gesellschaftlichen Strukturen geben das gar nicht her. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, da hat natürlich auch eine Linke noch ein Erbe dran. So, und da finde ich auch diesen Punkt, dieser Schnittmenge im Ausgangspunkt vom individuellen Glück gegenüber dem Versprechen, ihr dürft euch hier in eine Gemeinschaft einordnen, das bleibt natürlich auch als Erbe in den linken Utopien enthalten. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Kritik. Oha, gerade ein Chip-Kredenz. Wenn du auf die Folie gehst, die du nach Eichaussage heute erstellt hast, wo quasi vier Ansätze, wo aktuelle Krisen utopisch aufgelöst werden, benennst, wenn ich mir das so anschaue, dann entsteht bei mir zumindest der Eindruck, dass im Prinzip zu jedem Problem, zu jeder Krise eigentlich eine, ich nenne es jetzt mal linke, Antwort oder Utopie besteht, die nur noch stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden müsste. Ich würde das als wieder irgendwie auch utopisches, wäre nicht utopisch, das wäre schon wieder diese negative Wahrnehmung von Utopien, aber das vermittelt ein wenig den Eindruck, wir machen doch schon alles richtig, wir müssen es nur stärker machen, intensivieren. Ich glaube, ich denke, dass es eher nicht die Probleme in Gänze erfasst und dass wir nur mehr über die Wohnsituation und über die Care-Krise reden müssen, sondern dass vielleicht etwas hier nicht im Fokus ist oder nicht so explizit benannt wird. Jetzt nicht ausformuliert, aber der Gedanke kam mir, als ich das sah. Es wirkt wie, alle Lösungen sind da oder alle Wege sind benannt, aber es fehlt nur am Wollen. Was denkst du darüber? Also zunächst mal würde ich als kleine Verteidigung nochmal den Unterschied zwischen diesem Politik und dem Kern befreite Gesellschaft hervorheben wollen. Nehmen wir da einfach als aber Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also selbst wenn wir Mietkonzerne enteignen, kommunalen Wohnraum schaffen, den auch noch demokratisch selbst verwalten, dann haben wir vielleicht ein Stück von dieser Utopie Recht auf Stadt für alle eingelöst. sind aber sicherlich noch weit von befreiter Gesellschaft entfernt. Also darum, wo es den Leuten in Berlin letztendlich geht, ist ja nicht einen richtigen Kommunismus, wo Wohnraum nach Bedarf zugewiesen wird, sondern erstmal einen kleinen Schritt hin zu bezahlbaren Mieten. Da könnte man jetzt auch vielleicht von größeren oder kleineren Utopien reden. Verteilung von Wohnraum nach Bedarf ist sicherlich die größere Utopie. Kleinere Mieten, geringere Mieten ist eher so ein politischer Schritt. Beides könnte man bestenfalls aufeinander beziehen. In der Hinsicht, dass auch in den kleinen Schritten wesentliche Fragen zumindest mal angesprochen werden. Also wenn dann zumindest festgestellt wird, der Markt wird es nicht lösen, wir müssen auch Sachen umverteilen, dann tastet man sich da vielleicht vorsichtig ran. So. Aber ich würde gerade nicht sagen wollen, dass auch nur das, was an utopischem Gehalt in dieser Recht auf Stadt-Idee enthalten ist, dass das dann eins zu eins übersetzbar ist in diese Berliner Kampagne. So. Also ich finde, da muss man auch, und das ist anstrengend, aber auch so diesen Unterschied zwischen den ferneren utopischen Zielen und den näheren politischen Zielen ernst nehmen. Im besten Fall stehen die für mich in einer Beziehung zueinander. Also ich kann mir keine sinnvolle linke Politik vorstellen, die nicht auch in dem, wie sie vorgeht, zumindest die weitere Richtung im Auge behält. Natürlich auch bei heutigen Krisen noch mal problematischer. Ne? Also für viele Leute bei Fridays for Future wäre die Utopie ja schon, dass die Welt bleibt, wie sie ist. So. Also unterhalb von 1,5 Grad oder Klimawandel oder so. Ne? Da kann man natürlich dran anknüpfen, wenn man es schafft, den Leuten aufzuzeigen, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist, wenn sie so bleibt, wie sie ist. Also dass zum Beispiel große Konzerne wie RWE darüber entscheiden, wie unser Klima gestaltet wird. Aber da würde ich dir auch recht geben, ist die Ausgangslage gerade schwierig. So. Das ist auch eine Generationserfahrung. Wird in der Soziologie gerade stark diskutiert. Die Millennials, also alle so, die um 2000 rum geboren sind, das ergeben so die Umfragen, sind so jetzt die erste Generation, die sich zum Beispiel bei ganz banalen Dingen völlig sicher ist, dass sie einen schlechteren Lebensstandard haben werden als ihre Eltern. So, also das wird auch de facto so sein. Da ist einfach der Nachkriegskapitalismus über eine gewisse Phase hinaus und hat sich insoweit verschärft, dass das gängigste Zukunftsbild heute tatsächlich eher die Angst vor der Zukunft ist. So, also ich gleiche das immer ab, auch mit den Erzählungen meiner Eltern, die so eher in den 60er, 70er Jahre jung waren. Und wenn die berichten, dann berichten die tatsächlich von einer ungeheuren utopischen Energie und von einer starken Erwartung, was alles besser werden würde. Das haben junge Leute häufig nicht. Und interessanterweise auch unter Linken erlebe ich das oft. Das ist eine spannende Frage, wie man das schaffen würde. Ich nenne das manchmal Utopiefähigkeit. Also, dass Leute überhaupt dahin kommen. Also gerade habe ich auch so einen Forschungsantrag geschrieben, ob sich das über pädagogische Mittel fördern lässt. Da müssten wir dann auch die Lehrenden und Erziehenden im Raum noch mehr sagen, also wie man zum Beispiel Utopiefähigkeit bei Kindern fördern kann. Ein anderes Moment, das habe ich auch im Utopiebuch immer wieder stark gemacht, sind Erfolgserlebnisse, von denen der Linke unglaublich lange gezehrt hat. Also eine der schönsten Quellen, die ich gefunden hatte, da wurden auf einem Dachboden in Hamburg Papiere entdeckt in so einem alten Koffer. Das waren Spitzelberichte von der Polizei, also von Bullen, deren Aufgabe war es, in proletarischen Kneipen zu sitzen und mitzuschreiben, was die so planen. Also im schönsten Fall irgendwas mit Dynamit, dann kann man da auch eine Durchsuchung machen, wie heute in Braunschweig im Nexus, ohne dass da irgendein Verdacht gewesen wäre. Die haben im 1900 halt noch einen gesucht. Und ganz viele von diesen Spitzelberichten beginnen schon wieder nur Zukunftsstaat, so, wo die Arbeiter, Arbeiterinnen da in der Kneipe sitzen und sich unterhalten, wie das mit der gesellschaftlichen Entwicklung weitergeht. Und da merkt man, die haben Erfolgserlebnisse, von denen sie erzählen, und diese dann versuchen, so ein bisschen utopisch zu erweitern. So, also dann steht dann in den Notizen zum Beispiel, die wären sich einig gewesen, wenn ihre Großeltern einen 16-Stunden-Arbeitstag hatten, sie haben aber schon den 12-Stunden-Arbeitstag erstreikt, dann werden die Kinder doch bestimmt den 10-Stunden-Arbeitstag erstreiken und die Enkel den 8-Stunden-Tag. Also die hatten einfach ein Geschichtsbild, ausgehend von eigenen Erfolgen, die sie dann utopisch verlängert haben. Ach genau, den Urenkeln wird dann die Fabrik gehören, also die ganze Bäckerei und so. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Moment, was einer heutigen Linken enorm fehlt, also auch allein diese Generationenperspektive, aber eben auch das Organisieren von Erfolgserlebnissen. Und wenn du nie Kämpfe gewinnst, wirst du auch nie Leute davon überzeugen können, dass man Gesellschaft nachhaltig verändern würde. Das habe ich gelernt um 2005 bei den Hartz-IV-Protesten, wo wir ja immer noch dachten, als Gruppe in Osnabrück damals, wir müssen denen gleich mal das Fernziel mit aufzeigen, mit befreiter und selbstverwalteter Gesellschaft. Und wie ganz viele Leute, mit denen wir da auf der Straße waren, hinterher in den Diskussionen meinten, wenn wir nicht mal Hartz IV verhindern können, können wir eure befreite Gesellschaft sowieso gleich abhaken. So, ich glaube, das ist gerade für die Vermittlung von so einem Prinzip Hoffnung auch total entscheidend, nicht nur mit den Fernzielen zu winken, die man natürlich braucht, um sich zu orientieren, sondern vielleicht tatsächlich auch mal darüber nachzudenken, wie man kleine Konflikte gewinnen kann, weil ich glaube, in solchen Kämpfen entsteht überhaupt erst das Selbstbewusstsein, um auch so eine Erfahrung nicht nur intellektuell, sondern auch emotional zu machen, dass sich Dinge in Bewegung setzen lassen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, Entschuldigung. Aber diese Spitzelberichte sind auch einfach super. Sollte man mehr mitarbeiten. Arbeit mit der Dystopie auch wiederum, also im Prinzip als Gegenentwurf zur Utopie, also dass man halt einfach quasi die Spitzenberichte als etwas sieht, was eine Gesellschaft ist, zu der man nicht hin möchte, und das halt quasi als Antrieb nimmt, sich Hoffnung zu schaffen für eine Utopie. Also mir ging es vor allem bei dem Beispiel darum, dass diese Polizeispitzel halt das als wesentliches Merkmal der Linken, die sie bespitzeln, aufgeschrieben haben. Die sind total gefährlich, weil die sich wirklich vorstellen können, dass sie den Laden rocken. So, und sich eben darauf berufen, was die eigenen Eltern schon erkämpft werden und sich dann ausgemalt haben, was die Enkel alles Tolles kriegen werden. Und dass das halt auch so ein Moment ist, sich selber Kraft zu geben. Also die selbstmotivierende Funktion, sich vorstellen zu können, dass das Ganze wirklich veränderbar ist. Wo es ja vorher so ein bisschen Zweifel gab, wie Leute das heute noch können und ob Leute das heute noch können. Was aber auch viel eine Altersfrage ist. Also ich habe häufig gemerkt, entgegen dem Vorurteil, dass junge Leute zu utopischem Denken neigen, manchmal sind das eher Ältere. Also da war ich beim Vortrag, da hat mir dann jemand erzählt, der in den 60ern, also ein schwuler Mann, der in den 60er Jahren noch im Knast war, weil er erwischt wurde mit seinem Freund und das unter Strafe stand, der halt sagte, damals hatten sie schon die Utopie, irgendwann nicht mehr eingesperrt zu werden, weil sie schwul sind. Und der erzählt die Geschichte dann 50 Jahre später, zack, verwirklicht. So, das zack kannst du mit 70 leichter. Also mit 70 hast du vielleicht einfach schon doch ein paar Erfolge gehabt oder doch ein paar kleinere Utopien umgesetzt. Das fällt 20-Jährigen häufig, also ich will keine 20-Jährigen beleidigen, das ist eine Beobachtung, dass man hat einfach weder viele Niederlagen noch viele Siege, sondern man fängt ja gerade erst an. So. Und das fand ich total interessant, dass ich das so häufig erlebt habe, dass mir 70-Jährige leichter folgen konnten. Bei dem Punkt, lassen sich Sachen ändern, weil sie das einfach schon viel krasser erlebt haben, dass Sachen geändert wurden. Man muss aufpassen, dass man damit nicht in so einen allgemeinen Fortschrittsoptimismus verfällt, dass die Sachen von alleine besser werden würden. Weil wir haben auch an vielen Punkten ja auch erlebt, wie Sachen schlechter werden. Es kommt schon noch darauf an, dass Leute was tun. Aber das ist auch mit einer der wichtigsten Einsätze von dieser Utopietheorie. Während ein älterer Marxismus ja immer noch glaubte, Gesellschaft geht nach so festen Stufen, bis man dann notwendigerweise in der idealen Gesellschaft landet. Das ist ja was, was spätestens im 20. Jahrhundert verloren geht, weshalb ganz viele gute Beiträge zu dem Utopie-Thema dann eben auch aus dem letzten Jahrhundert kommen, wo Linke verstanden haben, da geht überhaupt nichts automatisch. Das kommt extrem darauf an, was die Leute sich vorstellen und was die Leute wollen. Ich finde das erstmal einen begrüßenswerten Lernprozess. Natürlich auch ein sehr brutaler. Interessant an diesen alten Vorstellungen vom revolutionären Subjekt ist meistens, dass es immer die anderen sind. Also dann sind das halt dann intellektuelle Linke, die sich darüber streiten, was die Arbeiterinnen wohl machen müssen, werden sollen. Oder später nochmal, es sind Linke, die sich die Revolution am liebsten in Nicaragua vorstellen. So, und man unterstützt sie dann hier, indem man den richtigen Kaffee kauft. und dabei natürlich heftig romantisiert. So, spricht nicht gegen internationale Solidarität. Also ein konkretes Utopienbuch ist unter anderem auch ein Beitrag vom kurdischen Genossen, der Erkan Ayboga, der sehr kluge Sachen darüber schreibt, welche Rolle Utopie im kurdischen Kampf hat und was Rojava für eine Gelegenheit war. Insofern finde ich es nicht falsch, sich auch auf solche transnationalen Zusammenhänge, Chiapas wären anderer, zu beziehen. Gleichzeitig ist es häufig eine Haltung, wenn man guckt, was die anderen machen, die da schon so eine Distanz einbaut. Also wer anders meinte mal zum Vortrag zu mir, wenn du ein revolutionäres Subjekt sehen willst, dann schau in den Spiegel. Das fand ich ein ganz interessantes Kommentar, weil es halt auch nochmal den Fokus verschiebt auf Auseinandersetzungen mit sich selbst. So, also wenn wir uns an Ruth Levitas erinnern, die dann als Kern dieses Prinzip Hoffnung, dieses Begehren benannt hat, dann kann man das durchaus auch bei sich selber erfragen. Also Linke machen das viel zu selten, dass sie bei Kneipenabenden oder bei anderen Gelegenheiten sich darüber austauschen, warum sie eigentlich das tun, was sie tun und was ihre eigenen Antriebe waren. Manchmal schiebt man auch Sachen vor. Also ich glaube zum Beispiel, dass mein frühes Engagement in der Anti-Atom-Bewegung vor allem damit zu tun hatte, wie unerträglich langweilig ich Schule und den Stumpfsinn, in dem ich lebte, fand. Und würde dann rückblickend auch sagen, wahrscheinlich war die Utopie, die ich selber im Kopf hatte, auch tatsächlich die von einem interessanteren und weniger langweiligen Leben, was aber nicht erstmal was mit Lohnfragen oder Atomkraft zu tun hatte. Vielleicht kommt man da auch bei einer Selbstuntersuchung der eigenen Begehren sich selber ein Stück weit auf die Schliche, was so Motive sein könnten. Und die müsste man dann natürlich prüfen, und da kommt wieder die kritische Vernunft ins Spiel, was denn davon verallgemeinerbar oder auch politisch nutzbar wäre. So, und ich erlebe das häufig, wenn ich das in anderen Kontexten mache, zum Beispiel bei gewerkschaftlicher Jugendbildung, die greifen das nochmal ganz anders auf. Also die jungen Leute in den Gewerkschaften, die wissen ja, was für prekäre Lebenssituationen ihnen drohen und können sehr wohl benennen, wovor sie Angst haben und abgeleitet davon auch, worauf sie Hoffnungen richten würden. So, zum Beispiel eine Entkopplung von Zugang zu Dingen und Lohnarbeit aus so einer Lebenssicht von prekär lebenden Menschen. So, da bin ich einfach bereit, das ernst zu nehmen und zuzuhören und glaube daher auch methodisch gar nicht, dass unsere Aufgabe darin besteht, fertige Utopien zu entwerfen, sondern vielleicht auch erstmal zuzuhören und Fragmente zu sammeln, davon, was Leute eigentlich beschäftigt und wo sie vielleicht auch Alternativen sehen. Und es gibt Leute, die haben da unglaublich viel mehr Wissen als wir. Also ich habe mich in Hannover mal unterhalten mit jemandem, der macht Logistik, so auch transnational, und der konnte mir sofort erzählen, wie man Güterverschiebung nach dem Kapitalismus besser plant und besser macht. So einfach aus seiner ganz alltäglichen Berufserfahrung, das hätte ich so nie entwerfen können und dazu bin ich auch nicht da. So, und solche Momente von revolutionärer Subjektivität eher zu suchen und vielleicht ans Tageslicht zu fördern, finde ich da produktiver, als dass wir theoretisch festlegen, wer denn das revolutionäre Subjekt zu sein hat, was dann immer die anderen sind. Und da ist Utopieforschung auch ganz ähnlich wie Ideologiekritik. Also Ideologiekritik kann sich auch nicht aussuchen, womit sie sich beschäftigt, sondern sie beschäftigt sich halt mit der Scheiße, die ihr entgegenkommt aus der Gesellschaft. Und Utopieforschung arbeitet ähnlich, wird aber was anderes suchen. Nämlich dann eben Funken von Ansätzen, wo Leute was unternehmen oder Vorstellungen entwickeln, die vielleicht zumindest an der gerade vorherrschenden Ideologie kratzen, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Voll schwere Frage, wenn man das so 20 Jahre lang gemacht hat und sich nicht mehr so richtig erinnert. Am Anfang. Genau, damit sich nichts ändert. Also ich glaube tatsächlich ganz im Allgemeinen, ich hätte zwar mit 17 gesagt, ich mache mein politisches Engagement wegen dem Atomkraftwerk, was da in Lingen rumsteht. In der rückblickenden das wir übrigens bald abgeschafft haben nächstes Jahr, also auch mal ein Erfolg. Im Rückblick würde ich tatsächlich sagen, dass das häufig ganz alltägliche Dinge waren, also auch so eine Entfremdung im Alltag, durchaus auch die Macker-Hierarchien in der Schule, Langeweile, also so die Dinge, die einen halt wirklich in der linken Szene treiben. So, nicht weil man sich denkt, was mache ich denn jetzt als Hobby, Fußball oder Adorno lesen, nehme ich mal Adorno, ist nicht so anstrengend, würde ich auch bezweifeln, sondern tatsächlich eher so alterskritische Momente. Das hat sich bei mir dann auch aufgrund von so einem kleinbürgerlichen Milieu, aus dem ich komme, dann sehr schnell mit diesem Theorieaspekt verbunden, wo ich auch immer das Gefühl hatte, im besten Fall hat Theorie auch was Tröstendes. So, also schon angenehmer, die Dinge zu verstehen, die einem leid zu fügen. Ich erinnere mich an Marx-Lesekreis mit einem guten Freund in Osnabrück, der war langzeitarbeitslos und der war so happy, als er verstanden hat, dass es nicht seine Schuld ist. So, das kippt noch nicht die Gesamtsituation. Aber es kann auch durchaus so eine Krücke sein. So, und diesen Effekt fand ich so interessant, dass ich das so, naja, mittlerweile würde ich ja sagen, zu meinem Beruf gemacht habe auf so einer theoretischen Ebene. Dadurch kann es natürlich auch schnell Selbstzweck werden und dann muss ich halt immer wieder gucken, hat das, was ich da mache, noch was mit dem Leben der Leute zu tun. So, dafür brauche ich dann halt auch solche Diskussionen wie hier, so, dass ich da bestimmte Sachen auch nochmal wieder erden kann und dann erfahre, dass diese Seebrücken-Demo hier nur ein Fake-Bild ist. Und, das solltest du noch nicht verraten. Und vielleicht auch die Frage zurückgeben kann, was denn eure Utopien sind. Warum seid ihr hier? Warum hört ihr solche Vorträge an? Warum spielt ihr nicht PlayStation gerade? Also, ich würde vielleicht sogar, vielleicht ist es jetzt ein bisschen provokant, nachdem wir diese ganzen wunderbaren Sachen über die gehört haben, aber was mich bei der Stange hält, ist nicht die Aussicht, wie es mal irgendwann ist. Also klar war das vielleicht eine Anfangsmotivation, ne? Aber also letztlich, was mich irgendwie Donnerstag dazu bewegt hat, irgendwie doch noch verspätet zum Bauplänen zu gehen, obwohl ich echt keinen Bock mehr hatte auf irgendwas, war, weil ich wusste, ich treffe Dachmann und Charlotte und das sind meine Freundinnen so und das wird dann nett mit denen. So, ne? Und mit denen fühle ich mich irgendwie gut und mit denen fühle ich mich wohl, mit denen gebe ich mich gerne, die verstehen mich, so, die setzen mich auf die Uhr, sind jetzt nicht scheiße zu mir, so. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es so viel mit YouTube, also mit dem in der Zukunft liegen zu tun hat. Aber vielleicht ist da schon so ein Stück Utopie umgesetzt oder so. Ne? Ja. Ich hatte die Wahl ja auch eher bei gelebter Utopie. Mhm. Wir haben danach viel über Zukunftsutopie geredet und wenig über gelebte Utopie. Das stimmt. Was ja auch die Frage ist, ob euer Linkssein oder Kritischsein was mit der Art zu tun hat, wie ihr eure Freundschaften oder Beziehungsweisen lebt. Ja, aber da sich speziell diese Freundschaften natürlich im Kontext von wir organisieren, also wir kennen uns eigentlich nur dadurch, dass wir eben gemeinsam dieses Bauprojekt und Grundprojekt organisieren. Also. Also ich hatte tatsächlich oft die Hoffnung, gerade am Anfang in meinem Kontakt mit linker Szene, die Beziehungen zwischen den Leuten wären besser. So. Aber das ist auch ein Problem, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob man es allgemein kann. Ja, sie sind vielleicht nicht gut, aber vielleicht sind sie auf einem besseren Weg. Oder zumindest merkt man die Enttäuschung mehr, weil der Anspruch höher ist. Ich würde dir auch zustimmen, Kers, und kannst nochmal auf diese Definitionsfolie gehen. Ja. Kannst du anfangen. Nee, die mit den Bedürfnissen. Gab es da nicht noch einen davor? Also hier hatten wir Form von Utopien. Meintest du dem? Aber da ist nichts mehr am Anfang. Ihr dürft euch auch nicht irgendwelche Folien ausdenken, die ihr gar nicht gesehen habt. Das ja, ach so, doch. Also beim roten Faden. Ja, die. Genau. Das ist. Genau. Bedürfniserfüllung geht, ja, bei einer Utopie. Und ein riesiges Bedürfnis von Menschen ist ja das nach Zugehörigkeit, das nach sozialem Kontakt, ja, was wir im Kampf, glaube ich, ganz viel finden, deswegen vielen von uns die Gruppenzugehörigkeit halt so wichtig ist und damit vielleicht sich schon ein kleiner Teil erfüllt. Das wollte ich nur dazu sagen. Und ich denke jetzt die ganze Zeit jetzt auch in der Diskussion an dieses Bedürfnisthema. Und wenn wir jetzt nochmal ganz nochmal zu der anderen gehen, mit der Negation, genau, und was ich erlebe, ist, dass es das oft bei der Negation noch Übereinstimmung in vielen Teilen herrscht, und wenn es dann an die Konkretion geht, ja, und ich mir vorstelle, dass Menschen, dass Bewegungsfreiheit herrscht auf der Welt und beispielsweise Menschen halt da leben können, wo sie wollen, ja, und das kann ich mir vorstellen, warum auch immer und sicherlich, weil ich, warum auch immer, ist ja egal, aber außerhalb von Nation, Staat etc. mir erlaube zu denken, dass dann ganz oft eben da die Leute nicht mehr mitgehen können. Also sich tatsächlich dieses Mögliche nicht vorstellen. Also das, wie soll das denn gehen? Das wäre doch nicht möglich. Also dass wirklich dieser Moment des Denkens einfach nicht da ist. Und dann müssen wir doch wieder bei der Basisarbeit anfangen. Außerhalb, also dann sind wir doch wieder da, warum Nation scheiße ist. Oder genau, oder man nutzt halt Richtungsforderungen in kleinen Schritten, ne, oder realpolitische Forderungen. Ich krieg's gerade, ja, wie zum Beispiel einen sicheren Hafen oder in einem anderen Bereich das bedingungslose Grundeinkommen oder so, ja, was auch mit Staat möglich wäre, um Menschen das ein bisschen begreifbarer zu machen. Aber das finde ich schon spannend. Warum ist so wenig Möglichkeit, Erlaubnis da oder überhaupt auch eine Fähigkeit nicht da, so dieses, ja, dieses Vorstellungsvermögen, also dieses Mögliche sich vorzustellen? Ich darf dich jetzt nicht zurückfragen, weil du ja Erzieherin bist gerade, wann Leute das lernen müssen, ne? Also ich glaube, das ist einfach eine riesige Lücke. Ich habe ja auch mal 4 Jahre für die Falken gearbeitet als Bildungsreferent. Da war das immer auch so ein Bestandteil der Pädagogik, dass die Vermutung war, lassen wir Kinder ab 6 Jahren möglichst viel selbst verwalten an ihrem Zeltlager, damit sie in einem geschützten Raum lernen, was das heißt, dass man Sachen verändern kann. So, dass man nicht nur was Vorgesetztes erfüllen muss, sondern dass sie irgendwie versuchen sollen, eigene Ideen zu verwirklichen, in der Hoffnung, sie lernen bei dem Gestalten und Ausprobieren die Veränderbarkeit von Dingen und dann bleibt die Utopiefähigkeit hängen, die sie später als Erwachsene befähigt, sich auch Gesellschaft als veränderbar zu denken. Aber dann müsste man wahrscheinlich wirklich früh anfangen. So, nämlich, dann wird Utopiefähigkeit tatsächlich zu so einer pädagogischen Frage. Also als eine, wie sagen die heute in den Bildungswissenschaften, als eine Kompetenz, die man dann früh lernen müsste. Ja, ich wollte konkret auf dich nochmal eingehen. Und zwar, für mich ist so ein bisschen das Ding, glaube ich, warum es so viele oder so wenig Menschen gibt, die so kritisch denken, wie wir es, glaube ich, hier in diesem Raum hier tun, dass wir ja von Anfang an bereits in ein dysfunktionales System reingepresst werden. Ich meine, Kindergarten ist vielleicht noch etwas offener, aber spätestens, wenn es in die normativen Schulformen reingeht, und das sind immer größtenteils halt noch die Schulformen wie vor 50 Jahren, die sich jetzt auch langsam öffnen, aber es ist auch ein Prozess, der unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, dass das Problem halt ist, dass Kinder oder junge Menschen an sich eigentlich eine Motivation haben, neugierig sind, neues Wissen erlernen wollen und die Welt begreifen wollen. Und sie aber in dieser entscheidenden Phase sozusagen abtrainiert bekommen, Neues zu erfahren, sondern eigentlich nur Wissen, was bereits vorhanden ist, wiederholen und sich einbringen sollen. Und dieses eingeprägte Wissen eigentlich nur noch dazu da ist, es wiederzugeben, aber es nicht dazu da ist, neues Wissen zu generieren. Das heißt, eigentlich müssen wir, um eine kritische Gesellschaft zu schaffen, aus den Schulen so eine Art Wissensfabrik machen, die neues Wissen hervorbringt. Und nicht erst, wenn wir irgendwann, also die Leute, die privilegiert genug sind, studieren können, dass wir da erst neues Wissen schaffen. Und selbst das ist ja auch schon eher in der späteren Phase des Studiums möglich. Ich glaube, wir müssen einfach viel früher ansetzen, damit wir wieder mehr kritisches Denken fördern. Ich glaube, das ist auch nicht mehr gewollt. Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung, dass wir hier die Insel der Kritischen sind und die da draußen sind alle doof. Ich glaube, also diese Woche war im Spiegel eine Umfrage. 40% der 16- bis 26-Jährigen war das, glaube ich, bezweifelt, dass der Kapitalismus das beste mögliche System wäre. Wie viele? 40. 40%, das ist schon ordentlich. Also hier sitzen nicht 40% der 16- bis 26-Jährigen in Hameln. Was das konkret bedeutet und was sie sich vorstellen und auf was für bescheuerte Ideen die kommen mögen, ist eine andere Frage, aber ganz oft liegt es ja auch einfach, daran habe ich mit solchen Vorträgen natürlich auch Anteil an der Art und Weise, wie wir über sowas sprechen. Ne? Also Linke sprechen eine komische Sprache und manchmal verstehen sogar Leute, die was Ähnliches denken, nicht, dass wir was Ähnliches meinen. Ich glaube, dass kritisches Denken wichtig ist, aber viele Menschen kriegen auch Sachen hin, ohne das auf diese Art auszudrücken. Also ich habe mal einen Film gesehen, da interviewen sie eine Hamburger Hafenarbeiterin, die während des Zweiten Weltkriegs sowohl jüdische Menschen versteckt hat, als auch so bestimmte Schmuggelaktionen mitgemacht hat für Flugblätter und so über Schiffe. Und sie wird dann gefragt von den Journalisten, ob sie das dann auch so als politisches Verständnis hatte. Und dann sagt sie, ja, ich habe auch Marx gelesen. Und dann wird sie gefragt, was sie dann gelesen hat. Und dann sagt sie, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und dann wartet der Journalist, ob da noch was kommt. Aber da kommt nichts mehr. Das hat ihr als Theorie völlig gereicht, um zu verstehen, warum man den Matrosen helfen muss, die deutschen Waffenlieferungen an die spanischen Faschisten zu sabotieren. So, ne? Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, dann ist das Linkssein halt auch, und da ist dieser Begriff des Begehrens von Ruth Levitas, glaube ich, total gut. Erstmal ein riesiger unterwässriger Eisberg von bestimmten Lebenseinstellungen und Haltungen und Vorbewussten. Und dann gibt es eine kleine Spitze, die rausragt, wo man das theoretisch reflektiert, über die wir uns immer leidenschaftlich streiten. So. Und bei der guten Genossin war es halt wirklich nur der eine Satz, den sie sich dann irgendwie als Merksatz hatte. Aber die solidarische Praxis kommt nicht aus der Theorie, so, sondern bestenfalls umgekehrt. Also dass dann das, was wir theoretisch formulieren, irgendwie gespeist wird davon, was wir praktisch erfahren. So, nur in der Wichtigkeit, wie wir das auch bei solchen Veranstaltungen machen, ist halt oft viel weniger Austausch, was passiert uns gerade, was nervt uns, was sind positive Erlebnisse, und vielmehr diese Theoriearbeit, so, die ich gar nicht missen möchte, ich lebe ja immerhin davon. Aber man muss auch aufpassen, dass man die nicht zu ernst nimmt. Also auch Leute, die das Wort Utopie nicht kennen, können total tolle Utopien haben. Vielleicht trauen sie sich mehr darüber zu reden, wenn man ihnen das Wort beibringt und ihnen auch verdeutlicht, dass unsere Gesellschaft auf einem Berg realisierter Utopien lebt. So, das ist, glaube ich, auch häufig was ich total gerne mache mit Leuten, die wirklich hart darauf bestehen, Utopie muss was Unverwirklichbares bedeuten. Lies mit denen 3 Seiten aus der Utopia von 1516 und die finden keine Utopie, weil das alles verwirklicht ist. So. Aber die Leute vor 500 Jahren hatten die gleichen Reaktionen. Genau wie Luzifer meinte, wenn heute sagen, wie soll denn das gehen, dass Menschen über Nationalstaaten hinweg sich bewegen, dann hatte der Morus genau dasselbe Problem vor 500 Jahren. Und die Rezensionen aus der Zeit sind wunderbar. Wie soll denn das gehen, dass Menschen ohne König zusammenleben? Und so. Also die Reaktion, das ist doch eine Utopie, die ist total alt. So, es wechseln sich lediglich die Inhalte. Und sich dessen zu vergewissern, das wäre vielleicht sogar auch ein pädagogischer Ansatz, dass man mit Leuten noch mehr über die in der Geschichte verwirklichten Utopien spricht, damit die ein Gefühl dafür kriegen. Aber es ist eher so ein spontaner Gedanke, ich weiß nicht, wie weit das trägt. Thank you. durchaus Realität werden können, einfach dadurch, dass man halt ja, glaubt. Darf ich das mit der selbsterfüllenden Prophezeiung weiterverwenden? Ja. Gut. Muss mir nachher nochmal sagen, von wie du heißt, dann kann ich dich auch korrekt zitieren. Also ich habe halt Utopie ist für mich halt etwas schon immer halt relativ selbsterfüllend gewesen. Halt, du kannst halt nicht annehmen, dass du ja etwas erschaffen kannst als Utopie, was, woran du selber nicht glaubst. Deswegen, also du musst halt schon versuchen, so zu leben, um es dann halt auch zu schaffen. Ja, deswegen finde ich das halt auch ein ganz interessanter Part für den erzieherischen Aspekt. Olli, dann Namen weiß ich nicht mehr und dann hat er nicht. Wenn die Leute schon die Probleme von Nationen sehen, warum lassen sie sich nicht dafür gewinnen, zu sagen, die Konkretion ist jetzt eine staatenlose Gesellschaft? Da würde ich vielleicht den Aspekt der Zeitgebundenheit noch stärker irgendwie mit einbeziehen wollen und das gleichzeitig nochmal auf ein anderes Feld verlagern, nämlich zum Beispiel die Polizeikritik, die mir ja durchaus bekannt ist. Und da gibt es quasi als utopische Forderung eine Gesellschaft ohne Polizei. Und da glaube ich, dass man eben die Leute nicht an den Punkt bringen kann, in der Welt, wie sie hier und jetzt ist, zu sagen, das korreliert mit meinem Begehren, zum Beispiel dem Begehren, nicht der stärksten Bande zum Opfer zu fallen. Ja, denn solange eben die Welt in diese Banden aufgespalten ist, werden sie sich nicht einer Konkretion anschließen, wo die Polizei nicht existiert. Ja, und deswegen das als Utopie. Als Fernziel mag ja nett sein, ja, aber das ist eben nicht die Utopie, die die Leute heute für eine Bewegung. Gibt es natürlich Leute, die das heute schon fordern, aber weil das Begehren ja auch ist, nicht quasi vom stärksten, von der stärksten Gang unterdrückt zu werden, ist dieses Fernziel irrelevant gegenüber dem Nahziel, ich möchte nicht unterdrückt werden. Also weder von der Polizei noch von der stärksten Gang. Das stärker mitzudenken, dass quasi die ultimativen Forderungen, die man ja hat, der Staaten- und klassenlosen Gesellschaft und was man da alles so als befreite Gesellschaft zusammenfassen mag, das muss man immer wieder rückkoppeln an das, was für die Leute jetzt naheliegend auch irgendwo mit dem Begehren sich in Verbindung bringen lässt. Ja. Aber vielleicht nur als Kommentar dazu. Ich glaube nicht, dass sie per se was dagegen hätten, sich auf der ganzen Welt frei bewegen zu können, aber wenn das eben sowohl der, Verzeihung, wenn ich jetzt wieder auf meine Lieblingsbeispiele komme, aber wenn eben der Taliban sich genauso frei bewegen kann, verstehe ich auch das Begehren, dass wir sagen, ich würde mich freuen, wenn er nicht neben mir sich frei bewegt. So. Und da zu vermitteln und zu sagen, ja natürlich, habe ich die Utopie langfristig, wenn alle Menschen halbwegs vernünftig sind, dass wir uns auch frei bewegen können. Aber was sagst du mir denn jetzt mit einer Bewegungsfreiheit, wenn eben sich auch Menschen frei bewegen, die unangenehm sind? Und also darauf, das heißt jetzt nicht, das ist kein Problem für die Abschottung, sondern es ist eine offene Frage, wozu man was sagen muss, wenn man zur Konkretion übergehen möchte. Und was vielleicht auch Leute davon abhält zu sagen, jo, defund the police und the war on the nation. Ja, also, gerne. Voll, ja. Gegenbilder. Würde mich freuen. Jetzt, neben Olli und dann nochmal Dansch. Ja, das führt jetzt aber auf ein Thema, wenn man gesehen konkret darauf reagieren möchte, dann gerne. Ich würde es gerne an, weil meins ist ein bisschen off-topic. Ich ganz kurz. Also, nur zu so einem Teilaspekt, weil, also, du überwindest doch die Struktur der sich bekämpfenden Banden nicht damit, dass du eine Bande mit Waffen, Uniformen und Gehältern ausstattest. Und, also, Entschuldigung, ich habe ja von dieser Bande, die sich Polizei nennt, schon zu viel abbekommen, um irgendwie zu sagen, super, super Laden. Also, verlaube ich doch auch, deswegen ja, bei der Kritik sind wir uns ja einig. Aber es das soll nicht stattdessen eine andere Bande gewinnen, die überhaupt an keine allgemeine Grundlage gebunden ist, sondern einfach nur ihre Interessen durchsetzt. Die überhaupt nicht mit meinen übereinkommt, außer ich habe Glück und komme aus der gleichen Bande, sondern diese Bande unterdrückt mich, aber sie macht es zu gleichen Teilen mit allen. Und deswegen ist sie mir sympathischer als die, die sagt, wenn du nicht zu meiner Familie gehörst, dann bist du der Feind zu mir. Das wollte ich damit sagen. Also in der Utopie, Fernziel, kommen wir überein und in der Kritik. Aber Konkretion ist für mich nicht keine Polizei, bei allem Hass, den ich auch aus persönlicher Erfahrung habe, sondern Fragezeichen. Und du kannst gerne ein Ausrufezeichen setzen, aber ich weiß nicht, welches das sein soll. Ich würde sagen, tatsächlich kann man das nicht unbedingt vergleichen. Die Leute mit folgendem Argument, klar, auch die Polizei als organisierte Gruppe kann durchaus Gewalt ausüben. Problem ist, du hast halt in einem Staat ein Gewaltmonopol und dieses Gewaltmonopol ist verwirrt durch das Rechtssystem. Das ist Judikative, Exekutive. Das heißt, selbst die Polizisten, ich weiß, Polizisten anklagen geht nie gut aus, das ist nicht das Ding. Aber das Problem ist zum Beispiel, ich sag mal, wenn du ein Racket oder eine Bande hast oder so, da sind die Regeln von dieser Gruppe alleine festgesetzt. Während eben die Regeln in einem Rechtsstaat grundsätzlich hast du auch die Möglichkeit, da mitzuwirken, zu partizipieren. Quasi über nur, in Anführungsstrichen, über den parlamentarischen Weg, aber das ist quasi verbunden durch das Recht. Das heißt, du hast dieses Gewaltmonopol durch Konsensprinzip als solches gegeben. Während du eben in einem System, das quasi nur auf repressiver Gewaltausübung aus, quasi unvermittelter, purer Gewaltausübung ausübt, hast du nicht die Möglichkeit, da dich irgendwie zur Wehr zu setzen, während du beim Polizeiknüppelschlag klar auch in dem Augenblick dich nicht zur Wehr setzen kannst. Aber später theoretisch die Möglichkeit hast. Das heißt, es gibt Institutionen, der Staat hat sich konstituiert und die Gewalt ist vermittelt durch das Gewaltmonopol. Du hast eine gewisse Rechtssicherheit. Ob das in der Praxis dann auch umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Während du aber bei einem Racket nicht von einer Rechtssicherheit sprechen kannst, sondern nur von der Sicherheit, dass du der puren Gewalt ausgesetzt bist. Das wäre ein kleiner Unterschied. Naja, also, Entschuldigung, also. Ich kann kurz direkt darauf reagieren, das ist einfach so, weil du hast halt einfach diese Bande Polizei, ist einfach mit massiven Ressourcen ausgestattet, die einfach mal eben über das Melderegister rausfinden kann, wo du zur Schule gehst, dich aus dem Unterricht holen kann. Und also, ne, du sagst jetzt, das ist keine Bande, aber also individuell sich deren da Leuten persönlich irgendwie auf den Kika zu gehen, dann ist das in dem Moment schon eine Bande und die agieren im Zweifelsfall einfach gegen dich, weil dir dein Aufnäher oder deine Nase nicht passt. Also das ist im konkreten Fall. Ich muss mal gerade doch kurz einhaken. Auch wenn es ein bisschen albern ist, wenn ich über konkrete Utopien werden will, dass ihr mir gerade zu konkret werdet. Aber ich glaube, es lässt sich eine spannende Sache dabei lernen. Utopien machen ja tatsächlich eine Spannung auf zwischen Fernzielen und so Zwischenzielen, die erreichbar sind. Ich glaube schon auch ganz oft der schlechteste Gebrauch, den Linke davon machen können, ist das 1:1 umzusetzen. So, also nur weil ich die Utopie einer geldfreien Gesellschaft habe, werde ich nicht zu Hause damit anfangen, mein Geld zu verbrennen. Und nur weil ich mir bessere Formen der Vermittlung vorstellen kann als ein staatliches Gewaltmonopol, werde ich trotzdem, wenn ich Nazis hinter mir habe und zu wenig Antifa in der Stadt kenne, die Polizei rufen, damit die mich da raushauen. So, aber außer für Menschen, die völlig ohne Widersprüche leben wollen, ist das, glaube ich, auch was recht Naheliegendes, oder? Und ich glaube, was man auch noch hinzunehmen muss bei gesellschaftlicher Umgestaltung, es wird ja nie irgendwas abgeschafft, ohne was anderes einzuführen. Also ich finde nichts alberner als diese Vorstellung von Linken, wir wissen erstmal, was wir abschaffen. Und wenn das alle weg ist, hat man so eine Art historische Pause und denkt sich was Neues aus. Das passiert ja nie. Also auch in jedem revolutionären Prozess tritt an dem Tag, wo du eine Institution abschaffst, eine andere an die Stelle. So, also es gibt ja diese Tabula Rasa-Situation höchstens ganz minimal kurzfristig und dann wird eine Funktion wieder übernommen. Und keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man sich so, ich war länger in den USA, wenn man sich so Stadtteile anguckt, wo sich auch Polizei dann im negativen Sinne eher rauszieht und da gar nichts mehr macht, dann organisieren sich halt die Nachbarn im besten Fall nach Transformative Justice Ansätzen, im schlechtesten Fall als Bürgerwehr. Aber es gibt dieses Vakuum ja nie. So, also deshalb habe ich habe einfach wenig Angst, auch eines Tages aufzuwachen und in der Hartz zu lesen, Autonome haben die Polizei abgeschafft. Und dann ist da nichts. So, also das ist ja auch... So, das ist ja eine tatsächlich völlig sehr, sehr sprunghafte Vorstellung. So, genau, und ich finde auch diese Widersprüche, wie ich es gesagt habe, ich will eine geldfreie Gesellschaft, aber die zu organisieren wird auch ordentlich Geld kosten. So. Und ich will auch eine Gesellschaft, in der sowas wie Faschismus extrem unwahrscheinlich wird. Aber bis dahin bin ich auch noch manchmal froh, dass die Polizei zwischen mir und den Faschisten steht. Weil also die 10 Autonomen in Deutschland, die einen ernsthaften Straßenkampf, wo es um alles geht, überleben würden, die sind dann meistens auch nicht auf der Demo, wo ich gerade bin. So. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen Widersprüche aushalten kann, ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht aber doch und ich unterschätze euren Konflikt. So. Lucy? Ich wollte nochmal um die Konfliktionsdiskussion nochmal auf die allgemeinere Ebene zu heben, würde ich nochmal versuchen. Und zwar ist es dann nicht so, also bei dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, dass die Frage ist, wie ist die Konkretion formuliert und was für mich eine Hoffnung darstellt, stellt tatsächlich für andere Menschen eine Angst oder eine Bedrohung dar. Und das ist ja krass. Also wenn für mich Bewegungsfreiheit eine Hoffnung ist, ist es für andere Menschen vielleicht tatsächlich eine Angst. Und dann stellt sich die Frage, wie formuliere ich eine Konkretion? Ja? Und auch passe ich mich an anderen Menschen mit meiner Formulierung, also das, was ich als eine geile Möglichkeit erachte. Ja? Wie muss sie formuliert sein? Muss sie vielleicht eher an Bedürfnissen orientiert sein? Ich finde halt, ich kann mit dieser Definition von Utopie, ne, dass die Bedürfnisse dadurch so befriedigt sind, kann ich mit der Definition von dem Morus irgendwie ganz, ganz viel anfangen. Und es führt mich halt auch immer wieder auf diese Definition, ja? Weil Menschen denken, dass bei Bewegungsfreiheit bestimmte Bedürfnisse von ihnen nicht erfüllt sind. So. Aber kann man es dann. Das finde ich halt nicht gut, aber das Denken. Also, aber das wird ja gedacht und es darf ja auch gedacht werden. So. Also, jetzt habe ich den Fall verstanden. Aber wie formuliere ich dann eine Konkretion? Und da bin ich natürlich auch wieder bei dem Thema, dass es dann eine eigene Macht, meine eigene Machtstellung und Privilegienpolitik geben muss. Eigentlich oder die da mitschwingt, wenn ich mich auf eine utopische Ebene begebe. Aber kriegst dann nicht auch eine kritische Pointe? Also ich nehme halt so diese Ängste, die die AfD-Wählerinnen sagen, ne? Die Angst vor der Ökodiktatur. Also für mich wäre ein Kohleausstieg bis 2025 eine ganz kleine Utopie. Von Potsdam aus, wo ich gearbeitet habe, haben wir viel Forschung gemacht zu Leuten in der Lausitz. Das ist ein Kohlerevier. Für die ist das eine unglaubliche Angst vor Arbeitslosigkeit, wenn deren Kohlereviere geschlossen werden. Ja. Da ist man erstmal nur Gegenwartsinteresse, Arbeitsplatz gegen Zukunftsinteresse, Verhinderung der Heißzeit. Spannende Frage, ist es wirklich deren Bedürfnis, Kohle abzubauen? Oder wäre deren Bedürfnis eher ein Auskommen zu haben? So. Und dann muss man halt auch Sachen ergänzen. Das heißt, wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung Kohleausstieg bis 2025 will, dann kann sie das nur konkret formulieren als meinetwegen ökosozialistische, die halt auch mindestens ein Grundeinkommen oder sowas vorsieht, was oder andere Arten, um irgendwie sozial abzufedern, was anderen daran Angst macht. So. Und in der Hoffnung würde ich annehmen, deren Bedürfnis ist nicht zwingend, dass ihr Lebensglück darin besteht, Kohle abzubauen, sondern dass es für die auch einen Zweck hat, nämlich ein Einkommen zu haben. Und dann muss man den Faden halt mit aufnehmen bei seinen Überlegungen. Aber das ist schwierig. Also gerade wenn Leute so auch dann noch traditionell an sowas wie Kohlebergbau gebunden sind. Ne? Ja? Ja, ich finde es allgemein dadurch immer ziemlich schwierig, wenn man über solche Probleme spricht und natürlich dann auch, wie man sie am besten bewältigt, dass alles halt immer irgendwie einen Rattenschwanz hat und dass ich mich oft dann konfrontiert fühle, für nicht das eine Problem, sondern noch für 10 folgende eine plausible Argumentation einzulegen, ist dann immer ziemlich schwierig bei so einer Diskussion. Und das macht das Ganze noch schwieriger, diese Utopie irgendwie auch zu verbreiten, auch wenn man sie selber davon überzeugt ist. Und das macht es wirklich schwer. Also ich dachte auch gerade, egal an welchem Faden du ziehst, du kriegst halt immer das ganze Knäuel. Ja. So. Ein anderer schöner Kurzsatz von Adorno ist auch, Utopie ist Veränderung des Ganzen. Und genau das macht es halt so schwierig, sich das vorzustellen. Manchmal habe ich die Hoffnung, dass auch so verschiedene Teilutopien, wie wir sie hier hatten, schon auch einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. So. Also die Bedürfnisfrage ist ja bei Care Revolution wie bei Recht auf Stadt immer drin. Und ja, vielleicht ist es das, was eine Linke aus diesem Utopiediskurs dann auch lernen müsste. Du hattest dich schon länger gemeldet und du hast schon länger nichts mehr gesagt und dich übersehe ich immer, weil du da in der Ecke sitzt. Aber du hast auch noch gar nichts gesagt, also darfst du auf jeden Fall jetzt zuerst. Ich glaube, wo das Ganze aber ein bisschen hakt, und das sehen wir an verschiedenen Punkten, ist, dass diese individuellen Bedürfnisse, die ja vorhin auch schon kritisch angemerkt wurden, wir hier alle, und damit meine ich den total europäischen Diskurs, immer aus einer wahnsinnig privilegierten Situation führen, und aus einer wahnsinnig privilegierten Position. Und deswegen auch diese Ängste, diese Frage mit, ist das nicht legitim, dass die Leute Ängste haben? Aber ich fürchte dann, also ich würde dir völlig recht geben, es gibt Regionen in der Welt, das ist wesentlich krasser als die Probleme, die wir hier haben. Also klar, wir haben hier auch steigende Selbstmordraten und Leute, die von ihrer Arbeit krank werden und alles. Ich glaube, das Vertrackte ist halt darin begründet, dass diese kapitalistischen Zentren in den USA, in Westeuropa und so, die sich halt zumindest noch eine gewisse sozialstaatliche Absicherung leisten, halt gleichzeitig auch die sind, die das Elend in der Welt mit verursachen. So, und du wirst es nicht in der Peripherie stoppen. Also wir hatten aus Mexiko diese Delegation aus Chiapas in Hannover, indigene Menschen, kleinbäuerliche Lebensweise, wesentlich schwierigere Lebenssituation. Und was die uns in Hannover gesagt haben, war halt trotzdem, Ihr könnt uns solidarisch unterstützen, aber wenn ihr den Kapitalismus hier nicht besiegt, helft ihr uns nicht. So. Und jetzt darauf zu bauen, dass die Leute hier zur Massenbewegung werden aus Mitleid mit Menschen in Mexiko, das glaube ich nicht. Und mir geht es gar nicht so darum, dass ich die Leute noch gieriger machen will. Also ich will ja nicht den Leuten sagen, ihr habt zu wenig Lohn und ihr braucht noch mehr Lohn, um euch noch mehr Plunder zu kaufen. So. Aber wenn du keine Forderungen entwickelst, und die können ja auch qualitativ sein, ne? Zeitwohlstand oder so, oder was Leute hier wirklich interessieren könnte, dann wirst du hier keine schlagkräftige Linke aufbauen können und dann hilfst du den Menschen in anderen Regionen auch nicht. Also die umgekehrte Hoffnung, dass die uns erstmal einholen, so, und dann irgendwie den westlichen Lebensstandard erreichen, das wissen wir ja, dass das nicht funktioniert. Also der westliche Lebensstandard gibt es ja, weil die Menschen da ausgebeutet werden. Ja. Es ist auch kein Plädoyer, sich hier zurückzulegen und die machen zu lassen, sondern es ist ein Plädoyer für mehr Empathie und die Leute unterstützen, die halt eben gerade dieses Projekt irgendwo führen. Und das praktisch unterstützen und nicht darauf schauen, wie kann ich die individuellen Bedürfnisse in dieser Gesellschaft nicht verbessern. Also nicht falsch verstehen, das ist keins im Sinne von, das hatten wir vorhin ja mal, die Revolution von das Nicaragua oder was. Die sagen, ja, mach dich mal keine Sorgen, die Kolumbien machen das schon. Das, dafür war es kein Plädoyer, sondern eigentlich dafür, über den Tellerrand zu schauen und sich bewusst zu machen, wie wahnsinnig die Leute hier sind und eben die zu unterstützen, die versuchen, eine wirkliche Utopie zu entwickeln und nicht ein besseres Leben, und zwar auf einer existenziellen Ebene, für sich zu erreichen. Aber genau das war dieser Moment, an das ich anknüpfen wollte, mit dieser für mich überraschenden Aussage dieser Delegation aus Mexiko. Die wurde ja auch tatsächlich gefragt in der Hinsicht, wie können wir euch unterstützen? Und sie haben halt gesagt, gewinnt endlich eure Kämpfe. So, wir kämpfen schon, wo ist eure Massenbewegung? So, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ist überraschend. Und es ist auch klar, dass das hier schwieriger ist. Letztendlich, dass das Problem ist halt auch irgendwo, dass wir quasi in der Utopie leben, die ein großer Teil der westlichen Bevölkerung überhaupt hat. Ja. So, und wir empfinden es nicht mal mehr als irgendwie. Das ist halt auch so ein ganz großes Problem halt irgendwo in der gesamten weltlichen Gesellschaft, würde ich halt sagen. Also wir haben ja halt schon bis aus Perspektiven gesehen schon eine gewisse utopische Gesellschaft entwickelt und wir nehmen sie selber nicht mal mehr als utopische Gesellschaft wahr. Das ist halt leider problematisch oder sehr problematisch, weil wir halt auch immer noch von Utopien träumen. Ich glaube, es bedingt sich halt. Also dieser eine Satz von Marcuse, den ich zitiert hatte, ne? Den technischen Kräften wohnen utopische Möglichkeiten inne, Armut und Knappheit zu beenden in weltweiten Maßstab. Die technischen Kräfte sind natürlich hier konzentriert, ne? Also der Reichtum der Reichen würde, um die Welt durchzubringen. Und ich glaube auch, dass die sich umverteilen ließe, ohne dass man hier im Elend landet. So. Also, keine Ahnung, Mobilität für alle Menschen auf der Welt kann ich mir vorstellen, Autos für alle Menschen auf der Welt geht leider nicht, klimapolitisch. Aber klar, das ist das Problem, auch woran Marx ja immer gekrankt hat. Ne? Die technischen Möglichkeiten für den Kommunismus entstehen in den reichsten Ländern und nicht in den ärmsten. Die Notwendigkeit zur Veränderung ist meistens da am krassesten, wo das Potenzial zur Verwirklichung am geringsten ist. Und das ist ein beschissenes Dilemma. Fällt jemandem eine Lösung ein? Ich finde beschissenes Dilemma. Na doch, vielleicht ist es auch ein angemessenes Ende der Diskussion. Was ich erstmal bei mir selber anfange. Also erstmal sind ja meine Gedanken, die mich beeinflussen. Und natürlich auch mein Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein beeinflusst meine Gedanken, das ist ja wechselseitig. Aber um konkret etwas zu verändern, fange ich für mich bei mir selber an und trage dann diesen Wandel für mich nach außen. Also zum Beispiel, ich wünsche mir einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Wie kann ich das konkret machen, indem ich bewusst auf Sachen verzichte oder Produkte kaufe? Und andererseits, wie kann ich dafür sorgen, dass auch andere Menschen machen, indem ich davon berichte und indem ich mit einem guten Beispiel vorangehe? Und dadurch schaffe ich ja in einem kleinen Kosmos einen Wandel. Und wenn man das größer betrachtet, weil ich glaube, oftmals, da wir als Menschen ja auch nur eine sehr begrenzte Zeit hier sind, zumindest in unserer physischen Form, ist es schwer fassbar, dass Wandel auch etwas ist, das immer nicht von heute auf morgen geht, sondern ein Prozess ist, der ständig ist und der halt auch wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und damit meine ich nicht 10 Jahre, sondern vielleicht mehrere Menschenleben, bevor wir in der Situation sind, wo es für alle sozusagen besser ist oder angenehmer ist. Und ich glaube, dass wir sozusagen ja, mehr aufs lange Spiel hinausgehen sollten und nicht kurzfristig eine Lösung finden für etwas, das nur unter schwersten Dingen möglich ist. Noch kurz 2 Kommentare dazu. Ich glaube, mit diesen langen Perspektiven, dass das wichtig ist. Gleichwohl braucht es, also Ernst Bloch hat das immer genannt, so ein Vorschein von dem, was noch nicht ist im Hier und Jetzt. Ansonsten ist das auch uninteressant. Also warum soll ich hier auf einer Barrikade sterben, damit es den Arbeiterinnen im Jahr 2300 gut geht? Das andere mit bei sich selber anfangen, ich glaube, es geht nicht ohne. Das Manko dabei ist, dass diese Kleinversuche häufig viel schlechter klappen als größere. Also wir können jetzt natürlich hier mit 20 Leuten beschließen, wir schmeißen unser Geld zusammen und zahlen irgendwem von uns ein Jahr lang Grundeinkommen, um zu beweisen, dass es geht. So. Am Ende des Jahres stellen wir fest, uns hat das ganz schön viel Geld gekostet und die Person war gelangweilt. So. Und damit hast du letztendlich nicht viel bewiesen. So. Während wenn du sowas flächendeckender versuchst und eben auch in viel größerem Maßstab manchmal Sachen besser klappen. So. Also ich würde auch nie versuchen zu beweisen, Kommunismus funktioniert, weil mein WG-Plenum so toll ist. So, ich glaube, da würde man Leute, denen man auf dieses WG-Plenum einlädt, immer nur demonstrieren, dass es nicht funktioniert. und deshalb umgekehrt können Sachen halt auch gehen und ganz viel auch, was noch vorhanden ist, was hier als privilegiert angesprochen wurde, an Sozialversicherung und so, funktioniert ja gerade, weil es nicht kleinteilig ist. So. Das ist ein bisschen so ein Dilemma. Also ich weiß, dass Linke das häufig hoffen, dass der Kommunismus im Kleinen so attraktiv aussieht, dass ihn alle wollen. Aber häufig sieht er halt wirklich aus wie ein WG-Plenum und schreckt eher ab. Deshalb, genau, muss man sich wahrscheinlich einerseits darum kümmern, wie man den Vorschein dessen, was man sich wünscht, in die Gegenwart holt. Aber gleichzeitig dabei die Spannung aushält, dass es das noch nicht ist und auch darauf zu verzichten, Leuten zu sagen, schaut mal, wie der Freiraum ist, so wird die befreite Welt aussehen. Alles wird schwarz-rot gestrichen. Da verstehe ich schon auch, wenn Leute das unästhetisch finden. So, und deshalb neige ich auch bei diesen 3 Utopie-Varianten, die ich euch heute vorgestellt habe, am meisten zu dieser Zukunftsfrage und die nach den utopischen Möglichkeiten auf die Marcuse verweist und weniger zu Owens Lösung, wir müssen die Menschen in kleinen Gemeinwesen einsperren, damit die dann in ständiger gegenseitiger Repression und Überwachung aufpassen, dass alle alles richtig machen und der Abwasch nicht stehen bleibt. So. Und das ist aber ein Dilemma. Also je größer die Utopie, desto weniger gut kannst du sie mit konkreten Erfahrungen vermitteln. Und je besser du sie mit konkreten Erfahrungen vermitteln kannst, desto unutopischer wird es manchmal. Toll, jetzt sind wir wieder bei einem nächsten Dilemma. Dan, Schlusswort? Ja, Entschuldigung. Aber eigentlich, also bevor ich mich ebenso kurz über die Polizei aufgeregt habe, wollte ich eigentlich sagen, dass ich die Idee von der Utopie als sich selbst erfüllende Prophezeiung total schön fand und dass es deswegen sinnvoll ist, das auch mehr zu betonen, weil es sonst eben im Umkehrschluss die Krise als selbst erfüllende Prophezeiung auch eintreten kann oder sich verstärken kann, wenn man immer wieder nur sagt, wie schlimm die Dinge sind und eine eher düstere Zukunftsvorstellung hat, verstärkt das natürlich auch Mechanismen, die in eine eher düstere Zukunft führen. Ne? Also, ja. Also, deswegen, ich glaube auch, dass die Linke da in dem Betonen, wie schlecht die Welt ist oder sein kann, auch dazu beitragen kann, im Zweifelsfall die Welt nicht zu verbessern. Ich glaube, jetzt weiß ich doch noch ein Ende. Also ich nehme das auf jeden Fall nochmal mit dieser Frage der Utopiefähigkeit. Und wahrscheinlich würde bei solchen Veranstaltungen auch dazu gehören, dass man viel früher das Plenum auflöst und Kleingruppen macht. So. Ja, ernsthaft. Also ich überlege gerade, ob man nicht nach dem Vortrag, ob ich das mal ausprobieren sollte, dass ich sage, jetzt alle mal in Vierergruppen und Fragen sammeln oder so. Also ich kann damit leben, auch wenn in so einer Saalsituation manche nichts sagen. Ich hoffe dann immer, dass es einfach nicht deren Format ist. Und es gibt ja noch andere Konstellationen wahrscheinlich auch heute Abend, wo man Sachen weiter diskutieren kann. Letztendlich ist das sowieso eine ziemlich endlose Debatte, die nie aufhört. Genau, die lässt sich dann ja auch an der Theke weiterführen. Falls Leute das noch genauer brauchen, verkaufe ich auch gerne noch ein paar Bücher. Ist heute Abend auch günstiger als im Buchhandel. So, genau, kommen wir nochmal zu den materiellen Bedürfnissen. Wobei sich das nicht lohnt. Also das muss man auch sagen, von 2000 Büchern, die a 10 Euro verkauft werden, bekomme ich 1 Euro pro Buch. Das rechnet sich im Ende bei 3 Jahren Schreibzeit auf Jahreslohn von so 600 Euro pro Buch. Das lohnt sich nicht so wirklich. Also mit Utopiebüchern wird man nicht reich. Vielleicht, wenn dann mal die großen Utopien verwirklicht werden. Aber das ist, und das haben wir heute Abend auch an vielen Punkten gemerkt, ein langes Spiel, dass wir heute Abend vielleicht nur um einen Zug erweitert haben, dass wir mal so 4 Grundfragen zum Utopiebegriff andiskutiert haben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich finde das für 3 Stunden schon ganz gut. Insofern auch herzlichen Dank für die angeregte und lebhafte Diskussion. Was nicht stört, ne? Also nimm das tatsächlich auch ernst mit dem geistigen Eigentum? Ich beschäftige mich schon länger mit Business. Nicht umsonst habe ich mich durch Wind und Wetter noch nicht übergeben und bin leider auch zu spät gekommen. Wo kommst du denn her? Der ist in Scholtenhof. Also 30 Kilometer von mir. Krass. Aber du bist öfter hier, oder? Ja, ich mache normalerweise freitags immer den Kneipenabend hier. Aber ja, ich hatte halt auch eine große Hilfe. Und generell das Thema Geld ist super interessiert. Dann hoffe ich, dass du nicht enttäuscht bist, weil dir vieles schon klarer war. Nein, alles gut. Ich kann durchaus den ein oder anderen Punkt aufbringen. Dann sehen wir uns ja jetzt auch öfter. Ich ziehe da oben an. Ach was, okay. Wie heißt du eigentlich? Alexander. Ach, okay. Hi. Also dauert noch ein bisschen, wir müssen uns halt diese Wohnung noch ausbauen. Ich muss mal ganz kurz dazwischen grätschen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich habe mit Dange abgeklärt, er wird euch die Wohnung zeigen. Ich muss jetzt leider los, ich kann nicht genau sagen, ob zu Hause Ruhe ist oder Sturm. Deswegen würde ich jetzt aufbrechen. Ich würde gerne das Utopie- und das Organisationsbuch noch erwerben. Was darf ich dir dafür geben? 15? Nee, Utopie 10, Organisation heute für 15 statt für 18. Ja, also gebe ich dir jetzt mal 25 und verabschiede mich mit einem großen Dank. Bitte schön, du nimmst da einfach zwei. Ich hätte mich sehr gefreut, das noch ein bisschen zu intensivieren. Übrigens, bei den Krisen, nur als Gedankenstrich, Krise des Subjekts, würde ich in Frage stellen. Gibt es überhaupt noch das Individuum, auf das man rekurriert, wenn es ums individuelle Glück geht? Aber das wollte ich jetzt hier nicht so ausdiskutieren, das ist eher so eine... Ich finde, im Grunde kannst du da mit der nächsten Schleife, sind die Menschen überhaupt noch fähig, Glück zu empfinden? Exakt. Aber das hätte es jetzt gesprengt. Ja? Nein, das will ich dann nicht sagen, aber sozusagen gesellschaftliche Phänomene oder übergeordnete gesellschaftliche Entwicklung sorgen dafür, dass nur noch Subjektrümpfe entstehen, die gar nicht mehr wirkliche Vorstellung von individuellem Glück haben, sondern nur noch massenkulturell vermittelt, ich brauche dieses Produkt und so weiter und so fort und kann daraus überhaupt eine Utopie und utopisches Denken erwachsen. Die Frage ist gleichzeitig, gäbe es keine Residuen davon? Adorno würde jetzt sagen Kunst. Könntest du auch wieder nicht feststellen, dass das nur noch Rümpfe sind? Ich würde deswegen gerne länger bleiben, aber ich sorge mich um die Dystopie, dass zu Hause gerade Stress ist und ich hier Bier trinkend meiner Wege gehe. Kann ich verstehen. Wir setzen das fort. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Also, Organisation Utopie habe ich, den Rest nur zu, ja. Tschüss, schönen Abend noch. Dange wird, oder beziehungsweise, es gibt hier sachkundige Anwohner, die euch geleiten werden. Es ist alles geklärt, ihr dürft uns mächtig. Cool. Ob oben oder unten, könnt ihr entscheiden. Und erst, wir klären das mit den Taliban auch noch, okay? Das war nicht so gemeint. Nein? Ja, natürlich sterben. Ja. Gute Nacht. Muss ja auch noch Widersprüche nehmen. Widersprüche, da haben wir es wieder, ja? Ciao. Alex, komm, wir machen das gleich. Ja. Musst du ja jetzt nicht aufräumen. Aber bei dem Bracken hast du nicht bei dem Low-Roll. Das ist halt der Punkt. Du musst nicht sofort runterfallen. Du hast nicht so gut. Du hast nicht so gut. Verbindung ist. Ein Bracket ist nicht an irgendwas gebunden. Im Schlussfall auch an die eigenen Vorgaben gebunden ist.